der Matze, unserer Matze. Und in einer kleinen Kammer nicht viel drin, nur ein Bett und eine Lampe am Rand. Er hat kein Geld für nichts, keine grossen Sprünge kann er machen, denn seine grosse Leidenschaft die frisst seine ganze Tand. Schallplatten um Schallplatten, schwarzes Gold in rauen Mengen, die frisst der Matze sein Lohn, oh weh, oh yeah. Die Musik ist mein Leben, sagt er mit glänzenden Augen, und für die schöne Töne gebe ich alles Geld, oh yeah. Er spart sich die Platte vom Mund ab, kein Wurst und kein Käse mehr, nur noch Brot und Wasser, so ist jetzt sein Speiseplan. Egal, sagt der Matze, sie sperrt jede Entbehrung, solange die Nadel kratzt und der Sound so richtig knallt. Schallplatte um Schallplatte, schwarzes Gold in rauen Mengen, die frisst der Matze sein Lohn, oh weh, oh yeah. Die Musik ist mein Leben, sagt er mit glänzenden Augen, und für die schöne Töne gebe ich alles Geld, oh yeah. Die Miete, der Strom, die könnte gerade noch bezahlen, doch das Essen und Kleider, die sind jetzt zweitrangig. Der grösste Kostenposten, es ist klar, das ist die Musiksammlung, vertickt er alles aus, einfach alles so weh. Schallplatten um Schallplatten, schwarzes Gold in rauen Mengen, die frisst der Matze sein Lohn, oh weh, oh yeah. Die Musik ist mein Leben, sagt er mit glänzenden Augen, und für die schöne Töne gebe ich alles Geld, oh yeah. Unser Matze, ein armer Sieg ist er, aber glücklich mit seiner Musik, so laut und klar. Und wenn er einmal stirbt, dann weiss man ganz genau, er hinterlässt den Schatz, Schallplatten um Schallplatten, wunderbar, der wunderbar, der wunderbar, der wunderbar, der wunderbar. Schallplatten, schwarzes Gold in rauen Mengen, die frisst der Matze sein Lohn, oh weh, oh yeah. Die Musik ist mein Leben, sagt er mit glänzend.